Nachdem er das gesagt hatte, lachte Svidrigailow plötzlich von Neuem. Raskolnikow war es klar, dass dieser Mensch sich etwas fest vorgenommen hatte und genau wusste, was er wollte. »Sie haben wohl mehrere Tage lang mit niemandem gesprochen?« fragte er. »Das könnte stimmen. Warum? Sie wundern sich wohl, dass ich ein so vernünftiger Mensch bin.« »Nein, ich wundere mich, dass Sie ein viel zu umgänglicher Mensch sind.« »Weil Ihre groben Fragen mich nicht kränken? Ist es so?« »Ja, warum sollte ich mich gekränkt fühlen? Wie man mich fragt, so antworte ich auch«, fügte er mit einem erstaunlichen Ausdruck von Gutmütigkeit hinzu. »Ich interessiere mich doch für fast so gut wie nichts bei Gott«, fuhr er nachdenklich fort. »Besonders jetzt. Ich bin ja auch mit nichts beschäftigt. Übrigens ist es begreiflich, dass Sie denken, ich wollte mich bei Ihnen einschmeicheln. Umso mehr, als ich, wie ich Ihnen selbst erklärte, ein Anliegen an Ihre Schwester habe. Aber ich will es Ihnen offen sagen, es ist sehr langweilig, so zu leben. Besonders diese letzten 3 Tage, so dass ich mich auf Ihre Gesellschaft schon richtig freute. Nehmen Sie es mir nicht übel, Rodion Romanowitsch, aber Sie selbst kommen mir überaus merkwürdig vor. Ich weiß nicht, warum. Denken Sie darüber, wie Sie wollen, aber es ist etwas an Ihnen, und zwar gerade jetzt. Nicht nur in diesem Augenblick, sondern jetzt überhaupt. Schon gut, schon gut. Ich will nicht mehr davon reden. Runzeln Sie nur nicht gleich die Stirn. Ich bin doch auch nicht solch ein Bär, wie Sie glauben.« Raskolnikow blickte ihn finster an. »Sie sind vielleicht überhaupt kein Bär«, sagte er. »Mir scheint sogar, Sie gehören zur sehr guten Gesellschaft, oder Sie verstehen wenigstens, bei Gelegenheit auch ein anständiger Mensch zu sein.« »Aber ich interessiere mich doch kaum für das, was andere von mir halten«, antwortete Svidrigailow trocken und sogar wie mit einem Anflug von Hochmut. »Und warum soll man nicht ordinär sein, wenn dieses Kleid in unserem Klima so bequem zu tragen ist? Und ganz besonders dann, wenn man selber noch eine natürliche Neigung dazu hat«, fügte er lachend hinzu. »Ich habe gehört, dass Sie hier viele Bekannte hätten. Sie sind doch auch nicht ohne das, was man Beziehungen nennt. Wozu brauchen Sie dann noch mich, wenn nicht zu einem bestimmten Zweck?« »Ganz richtig. Ich habe Bekannte hier«, fuhr Svidrigailow fort, ohne die Hauptfrage zu beantworten.